1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. Bevor ich hier starte in meine hoffentlich abenteuerliche Reise in Sachen 3 Stunden Musik, erlaubt vielleicht den Hinweis, es ist bei mir in der letzten Nacht oben im Düsseldorfer Norden, da war es wohl verdammt spät geworden, reichlich spät, und das ist nicht allein meiner ausschweifenden Lebensweise zuzuschreiben, sondern, wie man sich denken kann, der Zeitumstellung. Und irgendwie bin ich heute den ganzen Tag lang dieser verdammten Stunde hinterhergelaufen und hatte zeitweise das Gefühl, vielleicht kennt der eine oder andere unter euch das, es wären am Ende nicht 1, sondern sogar gleich 2 oder 3 Stunden. Ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich hoffe, dass die Reihenfolge der Tracks hier heute einigermaßen stimmig ist. Immerhin reichte die Zeit, um zu bemerken und natürlich hier auch einzubauen, die große Klasse des neuen Albums eines Duos, das aus Frankreich kommt. Nose heißen die beiden. Dring ist das Album, das im Prinzip die abenteuerliche Art und Weise, wie diese zwei Hausmusik, Clubmusik im weiteren Sinne realisieren, fortsetzt. Denn Dring ist nicht das erste Album von Nose. Uns begegnen hier Balkan-Pop-artige Passagen, Reggae, Chanson, ein extrem loser, aufgehängter Gitarrenblues, wenn man so will, und eine Art von Elektro-Track, den ich zunächst mal ausgewählt habe, When Tiger Smoked, aber auch der gehorcht ganz eigenen Regeln, wie wir hören werden. Hier sind zunächst Nose. We'll be right back. 1 Live 4, den Detroit-Produzenten Carl Craig darf man mit Fug und Recht eine Legende nennen. Seit etwa Mitte der 80er Jahre gibt es zahllose Tracks von ihm um ihn herum, die ich persönlich offen gestanden nicht zählen möchte. Vor wenigen Wochen im Februar beging sein eigenes Label Planet E den 20-jährigen Geburtstag. Ich habe hier einfach mal fast willkürlich, muss ich sagen, in den großen Pool an Carl Craig Tracks gegriffen. Rausgekommen ist eine Nummer von Francesco Tristano, The Melody, die Carl Craig remixt hat. Das Berliner K7-Label hat vor 3 Jahren den Versuch unternommen, wenigstens einige von Carl Craigs Remixen mal zusammenzufassen unter dem Titel Carl Craig Sessions. Dieses Jubiläum des Planet E-Labels wird begangen mit einer fürstlichen Compilation, die heißt 20 Fucking Years, We Ain't Dead Yet. Und auf dieser Compilation befindet sich auch ein Artist, den Carl Craig einst in einem Restaurant in Detroit entdeckt hat, nämlich Recluse. Ich habe den mal kennengelernt. Der hat sich dann abgeseilt, wenn man das so sagen kann, in Richtung Neuseeland, aber regelmäßig auch von dort aus auf dem Planet E-Label veröffentlicht. Jetzt ist in diesem Monat ein Track von Recluse erschienen aus dem umfangreichen Fundus an Planet E-Veröffentlichungen, der mit 9 Remixen versehen ist. Und diese Reihe gewissermaßen monatlicher 12er, die veröffentlicht werden, die schon etwas älter sind, die aber neue Remixe bekommen, soll fortgesetzt werden. Das alles unter dem Banner 20 fucking years, we ain't dead yet. Also wir sind nicht tot zu kriegen. 20 verdammte Jahre, Planet E. Recluse entsprechend hier mit einem älteren Titel jetzt mal, Can't Take It, im aktuellen brandneuen Milton Jackson Remix. Recluse. Ich habe heute Nachmittag übrigens leider vergeblich ein Album von Carl Craig in meiner Sammlung gesucht, aus dem sehr klar hervorgeht, dass er bei seinen Produktionen so etwas wie einen kleinen Jazzfinger hat und auch eine satte, solide Hand für Soul. Wie wir das allerdings eben bei seinem Remix auch ein bisschen gehört haben. Und das, was über ihn in dieser Hinsicht zu sagen ist, das kann man durchaus auch einer anderen Detroit-Legende, einem anderen Veteran unterstellen, Rick Wilhite, der jetzt vor wenigen Tagen ein neues Album veröffentlicht hat, großartig. Analog Aquarium, so heißt es. Und in der Titelgebung finden sich Begriffe, die all denen unter uns, die hier dieser Sendung des Öfteren vielleicht mal folgen, dazu zähle ich ja im Übrigen auch, vertraut sein könnten, diese Begriffe wie Boogie, Cosmic, Mehrfachgleich und Deep Horizons, also solche Sachen. Sehr verspielt das Ganze, Vokal-Jazz-Elemente, ein ganz, ganz tolles, wie soll man es sagen, atmosphärisches Techno-House-Album mit vielen, vielen extravaganten Trips in unterschiedlichste, zum Teil eben auch jazzige Richtungen. Hier ist von Rick Wilhite der Titel Dark Walking aus diesem Analog-Aquarium-Album. We'll be right back. Rick Wilhite, Dog Walking aus seinem Album Analog Aquarium. Wir schauen ganz kurz an dieser Stelle auf die Straßen des Sektors. Stauschau. Kurz nach halb elf. Eine Meldung gibt's noch. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Westhofener Kreuz und Hagen Nord. Unfall, 2 Kilometer stockend. 1 Live. 4. Der nächste Track hier stammt von einem Duo, das ich mit dieser Aufnahme erstmals kennenlerne. Technik and Jaroslav. Ein Titel aus ihrer 4-Track-EP Velocity, aber diese beiden Begriffe werden hier auseinandergeschrieben, also Velocity EP. Und die weibliche Stimme darauf, die ich nicht habe identifizieren können, erinnert mich so verblüffend an eine Frau namens Tracy Thorn, dass ich mir einfach mal erlaube, die im Anschluss an die jetzt folgende Aufnahme mit einem älteren Track ins Spiel zu bringen. never gonna let you go. No, I'm never gonna let you go. And now I know I had a choice, but you never made it clear to me. I thought you never felt it deeply. Now I'm never gonna let you go. Forever, I could have loved you forever. What do you want from me? You're trying to punish me. Punish me for loving you. Punish me for giving to you. Punish me for nothing I do. Punish me for nothing. Walking with me, every face on every bus. 4, was wir gehört haben, eben die angekündigte Tracy Thorn an der Seite ihres ehemaligen Everything But The Girl Partners Ben Watt, also eben mit Everything But The Girl, einem Titel aus dem Jahr 1996, Walking Wounded, Titeltrack des damaligen Albums, das sich sehr, sehr nah an der Drum and Bass Musik jener Tage bewegte. Dann kam gerade verklungen eben die London Electricity, von der es bald ein neues Album geben wird. Electricity Will Keep Me Warm ist eine Vorab-Auskopplung mit der schwedischen Sängerin Elsa Esmeralda, habe ich eben gespielt. Hier im Hintergrund Daedalus aus den USA, TaylorMade. Auch das ein Vorbote zum bald erscheinenden neuen Album hier im Floating Points Remix. 1 Live. 4. Erlaubt an dieser Stelle ganz kurz einen Rückblick auf die eben noch gespielte Musik. Der letzte Track kam aus einer Compilation, die in dieser Woche erscheint. Verantwortlich dafür ist das britische Hot Flush Label um Paul Rose, besser bekannt als Kuba, den selber es inzwischen ja nach Berlin verschlagen hat. Dieses Hot Flush Label hat gewissermaßen von Tag 1 fast an eine wesentliche Rolle im Genre Dubstep und dessen Ausfallschritten vor allen Dingen auch gespielt. Auf zwei CDs werden hier Artists präsentiert mit zum Teil klassischen Tracks, aber auch brandneuen Produktionen, wie zum Beispiel Joy Orbison, Untold, Scuba selber natürlich, Pangea, Faulty DL aus New York und ebenfalls aus New York die großartigen Sepulchre, ein Duo, das ich eben mit diesem Beitrag Taking You Back gespielt habe. Diese Compilation trägt den Titel Back and Forth. So viel mal dazu. Ich möchte hier den Vorhang jetzt öffnen für einen Mann, der wie vielleicht kein zweiter in den sogenannten Nullerjahren als Produzent völlig neue Welten und Akzente für uns zugänglich gemacht hat. Seine brüchige Form von Zauber, von Einfangen der Nacht mit all ihren Geräuschpartikeln, dem Knistern, der Nahheit und der Ferne, das hatten wir so kaum bisher gehört. Seine Subbässe, seine an alte Garage-Musik erinnernden Beats, sein Innehalten, sein Zögern und seine auch irrtumsbehafteten, altmodisch antiquiert wirkenden Produktionsprozeduren, in denen sich immer mal etwas verschob und, wie er selbst immer wieder geltend gemacht hat in den raren Interviews, vieles ganz bewusst auch im Zweifelsfall dem Genossen Zufall in die Schuhe geschoben werden sollte. Die Rede ist von einem Mann, dessen bürgerlicher Name lange gar nicht bekannt war. Erst die Recherchen einer großen Londoner Zeitung brachten zutage, er heißt bürgerlich William Bevan. Er hat mal eine Schule besucht, auf der auch ein Mitglied der Hot Chip Band gewesen ist. Mehr war lange über ihn gar nicht bekannt. Eine völlig neue Politik, sich zu vermarkten. Keine Interviews oder kaum Interviews. Keine Live-Auftritte als DJ oder sonst wie. Und viele in den Raum als Gerücht gesetzte Veröffentlichungen, wie zum Beispiel eine Mix-CD für das Berliner K7-Label, das ich heute schon erwähnte, die sich nie realisierten. Jetzt in kurzer Zeit zwei Tracks, an denen er mit die Hand hat und die Leute drehen regelrecht durch. Es gibt eine Aufnahme von Burial, jetzt lasse ich seinen Namen aus dem Sack, an der Tom York, der Radiohead-Sänger, beteiligt ist, ebenso wie Fortet. Nach dieser Aufnahme laufen die Leute sich die Füße ab. Es tauchen immer mal wieder 10, 12 Exemplare in vereinzelten Plattenläden auf, die dann sofort weg sind. Auch ich konnte bisher nicht zuschlagen, muss ich ehrlich gestehen, hoffe aber und bin guter Dinge in dieser Woche dieses Vinyl, und es gibt es nur als Vinyl, bekommen zu können. Es kursieren auch in einigen Radiosendungen Versionen, die teilweise von der Bitrate so schlecht sind, dass ich das hier nicht anbieten möchte. Ich habe die beiden Tracks als 192er MP3s, aber ich möchte das nicht machen. Das bringt nichts und ich mag das auch nicht. Stattdessen biete ich an die brandneue Burial Himself 12er, die morgen offiziell erst in England und in Deutschland erscheinen wird, die ich auf abenteuerlichen Wegen ergattern konnte, die ich hier nicht näher beschreiben möchte, sonst ist mir morgen noch hier. Auf jeden Fall, ich hab sie. Die neue 12er erscheint natürlich auf dem Hyperdub-Label von Code 9. Und ich muss ehrlich sagen, ich spiele sie nicht, um zu sagen, hier ist die neue Burial, um irgendwie zu kokettieren. Nein, ich spiele sie, weil sie überragend ist. Sie hat eine sehr eilige Bassdrum, wir werden das hören. Sie hat all die fantastischen Momente und Elemente, die wir an Burial so schätzen, hier aber auf den Punkt gebracht, wie ich das selten bei ihm gehört habe. Ich spiele zunächst mal die A-Seite. Auf der Maxi befinden sich insgesamt 3 Tracks. Die A-Seite von Burial ist Street Halo und hier kommt sie. Thank you.

1-3-4, dies ist nicht der Platz für sogenannte Mehrfach-Plays, Heavy Rotation. Wenn dieser Track hier im Hintergrund derzeit aber trotzdem gewissermaßen zur Stammbesetzung nahezu einer jeden Sendung zählt, dann deshalb, weil ich ihn einfach überragend finde. Er stammt von New Age, ein völlig neuer Name, völlig neuer Mann, der diesen und einen weiteren Beitrag auf einer Label-Compilation untergebracht hat, des Mad School Labels, auf dem sich junge Drum and Bass Artists die Klinke in die Hand geben, aber eben auch mal in Richtung Dubstep driften. Wobei dieser Track nur auf der digitalen Download-Version erhältlich ist, die 4 zusätzliche Titel umfasst. Oh, wir haben ganz böses Ende bei diesem Track. Aber das sehen wir ihm nach. Ganz leise rollt hier an ein Track aus dem brandneuen Album des Niederländers 2562. Dieses Album heißt Fever.

Wir sind hier bei 1Live 4, diese verwirrenden, knisternden Geräusche, wenn sie frei stehen. Bei Burial, das ist uns ja möglicherweise vertraut. Trotzdem wollte ich jetzt hier die letzten 8 Sekunden nicht noch stehen lassen. Insbesondere Autofahrer können da doch sehr irritiert sein. Burial veröffentlicht morgen am Montag offiziell seine neue eigene 12er auf dem Hyperdub-Label mit 3 Tracks. 2 habe ich jetzt gespielt, der gerade abgelaufene New York City. Auch der, wie ich persönlich finde, von einer atemberaubenden Schönheit. Wenn ich Burial eben schon erwähnte, dann fielen auch 2 andere Namen, nämlich die von Fortet und von Tom York, dem Sänger der britischen Band Radiohead. Die nun schon, Hilfe, wann war es, im Januar ihr neues Album digital veröffentlicht hat. Als es in dieser Form erschien, habe ich ganz bewusst gedacht, ach komm, ich warte noch die paar Wochen, bis es physikalisch erscheint. Und das ist jetzt der Fall. Man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was in Zukunft mal so sein wird. In Hunderten oder Tausenden von Jahren, wenn dann irgendwann, sagen wir mal, fremde Eindringlinge hier hinkommen sollten und durch zerstörte Städte und Kulturlandschaften sich bewegen, möglicherweise unter Schutt und Asche und Erde und was weiß ich für Materialien auf diese kleine Sammlung stoßen, die ich dann zu Lebzeiten angehäuft habe an Tonträgern, dann möchte ich insbesondere, dass die Radiohead-CDs in einwandfreiem, ordnungsgemäßem Zustand sind, also physikalisch klar erkennbar unter R. Und deshalb habe ich jetzt erst zugeschlagen bei der physikalischen CD-Version des Radiohead-Albums. Das heißt The King of Limbs. Ich bin kein wahnsinniger Fan jetzt dieser Band. Es wäre falsch, sich in diese Richtung zu outen. Aber ein sehr aufmerksamer und durchaus positiv gestimmter Begleiter der Band. Jedes ihrer Alben ist für meine Begriffe ein interessanter, ein wirklich gut zu diskutierender, zu streitender Beitrag zur Zeit gewissermaßen. Schon Mitte der 90er Jahre entsinne ich mich, dass mir die fetten Beats auffielen, die, wie ich dann später las, tatsächlich inspiriert waren, vor allen Dingen durch DJ Shadow, mit dem die Band folgerichtig dann ja auch tourte in den 90er Jahren. Jetzt ist man natürlich gespannt, was greift Tom York, der für mich in Wahrheit ja eigentlich eher so ein Mann der Elektronik, der Clubszene ist, was greift er insbesondere und seine Mitstreiter an Einflüssen auf diesem Album auf, und auch da höre ich wieder bevorzugt, wie mir aufgefallen ist, auf die Beats. Und werde insbesondere hellhörig bei einem Titel von insgesamt 8. Farrell heißt der, bei dem großartige Beats zu hören sind, die so ein bisschen für meine Begriffe kokettieren mit UK Funky Beats, wenngleich bei Radiohead dieser Titel natürlich ins eher, sagen wir mal, sentimental melancholische gedreht ist. Wie das klingt, hören wir jetzt. All right. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, der verrückte Voll DDL gerade gehört mit Hip Love und hier kommt mit einem ungewöhnlichen Track Perverlist, Dance Till the Police Come. We'll be right back. 1 Live 4. Pervelist ist Kopf des Bristol-Labels Punch Drunk, das am Ende der Tage als eines der sicherlich besten und wichtigsten Dubstep-Labels in die Geschichte eingehen wird. Mit diesem Track folgt er einer Einladung des sehr visionär denkenden Labels Hassle Audio, das seinerseits in Leeds sitzt. Das ist ein ganz brandneuer Titel hier. Ein viel rhythmisches Monster, wenn man so will. Dance Till the Police Come, die neue 12er von Pervelist im A-Titel. Bereits Anfang dieses Monats März erschien das neue Album des Düsseldorf-Berliner Quartetts Kreidler. Und würde ich einen der Beteiligten auf der Straße treffen, ich würde ihm die Hand reichen und mich dafür entschuldigen, dass ich ein Album, das bereits am 4. März erschien, von dieser Klasse erst am Ende des Monats erstmals spiele. Es ist sehr raw geraten. Diesmal der Opener des insgesamt 6 Tracks umfassenden Albums New Earth hat ganz leichte, süßlich arabeske Zwischentöne oder Klänge, wir werden das gleich hören. Kreidler aus dem Tank-Album hier mit der neuen Erde New Earth. Wir kriechen in Richtung Mitternacht, Ladies and Gentlemen, mit Schildkröte, Tortoise und ihrem Album aus 2009, Beacons of Ancestorship. Ich sag schon mal bis gleich. Mit Steffi Orbach um Mitternacht. Baden-Württemberg bekommt grünen Ministerpräsidenten. Japan veröffentlicht neue Strahlenmesswerte und das Wetter morgen trocken und auch mal sonnig. In Baden-Württemberg muss die CDU nach 58 Jahren in die Opposition. Die Partei mit Ministerpräsident Mappus an der Spitze verlor viele Wählerstimmen, ebenso wie ihr bisheriger Koalitionspartner FDP. Mappus geht davon aus, dass die Ereignisse in Japan der Grund dafür sind. Wir hatten in den letzten 14 Tagen das Problem, dass nach verschiedenen schweren Themen im letzten Jahr natürlich jetzt auch noch die schrecklichen Bilder aus Japan, das schreckliche Unglück kam und es im Prinzip kein anderes Thema mehr gab, das offensichtlich zu einer Mobilisierung gegen uns beigetragen hat. Neuer Ministerpräsident wird wohl der Grüne Winfried Kretschmann. Er strebt eine grün-rote Regierung mit der SPD an. Die FDP hat es mit etwas über 5% nur knapp in den Landtag geschafft. Auch bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind die Grünen die Gewinner des Abends. Sie erreichten mehr als 15% und zogen wieder in den Mainzer Landtag ein. Der Landesvorsitzende Daniel Köbler konnte es kaum fassen. Wir haben heute Geschichte geschrieben, auch in Rheinland-Pfalz, haben uns verdreifacht. Das ist ein absoluter Wahnsinn und das ist ein klarer Wählerauftrag, auch einen sozialen und ökologischen Aufbruch in Rheinland-Pfalz umzusetzen. Die Grünen werden voraussichtlich auch mit regieren, und zwar mit der SPD. Die verlor 10 Punkte. Ministerpräsident Beck kann aber trotzdem an der Macht bleiben. Die CDU liegt in Rheinland-Pfalz bei gut 35% und gewann damit leicht. Die FDP fliegt raus aus dem Landtag in Mainz. Auch die Linken sind nicht vertreten. Die NATO übernimmt wie geplant das Kommando über den gesamten Militäreinsatz in Libyen. Die Botschafter der 28 NATO-Mitgliedsländer haben das heute bei einem Treffen offiziell beschlossen. Seit Freitag ist schon klar, dass die NATO die Durchsetzung der Flugverbotszone in Libyen kontrollieren wird. Bisher wurden alle Einsätze von einer Koalition aus 11 Staaten geleitet. Darunter sind Frankreich, Großbritannien und die USA. Die Betreiberfirma des japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat neue Strahlenmesswerte bekannt gegeben. Demnach ist die Radioaktivität im Wasser rund um den defekten Reaktor 2 100.000 Mal höher als normalerweise. Das Unternehmen berichtigte damit frühere Angaben, nach denen Werte gemessen worden waren, die die normale Strahlenbelastung 10 Millionen Mal überstiegen. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht wird klar und trocken, die Temperaturen fallen. Es wird zum Teil bis zu minus 2 Grad kalt. Die neue Woche startet zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt. Dazu in Bad Salzuflen höchstens 9 Grad, in Münster 10 und in Willich bis 11. Am Dienstag wieder nur Sonne und es wird wärmer. Stauschau. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Soest und Soest-Ost nach einem Unfall gesperrt. 3 Kilometer Stau. Im August des Jahres 2003 verstarb ein amerikanischer Schauspieler im Alter von 81 Jahren, den ich immer dann sehr schätzte, und ich sage das ohne jede Ironie, wenn er innerhalb der Spielfilme, in denen man ihn zu Gesicht bekam, relativ wenig redete. Die Rede ist von Charles Bronson, der sicherlich ein paar schwächere Filme gemacht hat, aber auch verdammt gute. Ich habe letztens noch innerhalb meiner kleinen Dienstagssendung einen Film in wenigen Worten versucht zu skizzieren, an dessen Titel ich mich blöderweise nicht mehr erinnern kann. Typische Situation, aber Bronson mal wieder. Nicht als Rächer, sondern diesmal auf der Flucht. Er ist natürlich völlig unschuldig, reitet in die Berge, schneebedeckten Berge, und trifft dort unter anderem auf einen Trapper, einen Fallensteller, der aber nicht wirklich Fällen nachstellt, sondern anderen Trappern, die er hinterrücks erschießt, um ihnen dann die Goldzähne aus dem Maul zu bohren. Und zwischen diesem Trapper und Charles Bronson kommt es natürlich auch zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Charles Bronson natürlich den längeren Atem hat, beziehungsweise den Mann über den Haufen schießt. Und wie das dann am Ende mit seinen Häschern, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es stellt sich heraus, dass er tatsächlich unschuldig ist. Ein großartiger Film, der eine große Ruhe ausstrahlt. Aber warum erzähle ich das? Es wird Zeit, dass auch die Popmusik 8 Jahre oder fast 8 Jahre nach seinem Tod endlich mal reagiert. Jetzt kommt langsam Ironie ins Spiel und ihm einen Titel widmet. Das passiert jetzt mit einem Song namens For Charles Bronson. Der ist aber, ohne dass ich den Text exakt jetzt Wort für Wort verstehe, ich muss mich auf mein Sprachgefühl verlassen, dieser Text ist nicht höhnisch oder spöttisch, sondern, glaube ich, schon von einem gewissen Respekt getragen. So ein paar Zeilen habe ich aufgeschnappt. Bleib cool, Charles Bronson, behalte deine Knarre aufrecht in der Hand und bleib ruhig so, wie du bist, nämlich schweigsam und lass dir bloß nicht irgendwelche Geschwätzigkeiten andrehen. Dieser Song, ein wunderbares Lied, stammt neben anderen fantastischen Liedern, die großartig geschnitten sind, nur das Nötigste geben, einer Art Folk-Hard-Akustik-Rock'n'Roll-Band von The Mountain Goats und ihrem neuen Album All Eternal Stack. War ein bisschen viel vielleicht jetzt der Vorrede, sei es drum, vor Charles Bronson. Hier sind The Mountain Goats. The song is called For Charles Bronson. 1, 2, 3, and. Catch a lucky break. Try to make it last. Rig a blanket curtain up between the present and the past. Play my lucky numbers. For most of what they're worth, lie about my age right down to my last day on this earth. Set your sights on good fortune. Concentrate. Pull back the hammer. Try to hold the gun straight. Hit the gym each night. Stay cool and seldom speak. Keep the heart of a champion. Never let them see you're weak. And whatever they say, on your page 3 mention, focus on the parts that make you feel good. Be grateful for the attention. Set your sights on good fortune. Concentrate. Pull back the hammer. Try to hold the gun straight. Try to hold the gun straight. And true. And steady. Let the frame find you. When the cameraman's ready. Work until I drop. Drift from place to place. Aaron Field, Pennsylvania. Scratched into my face. Set your sights on good fortune. Concentrate. Pull back the hammer. Try to hold the gun straight. Try to hold the gun straight. Vor wenigen Tagen erschienen ist ein Soloalbum von Jay Maskis. Die Älteren unter euch werden ihn ganz sicher kennen. seit Mitte der 80er Jahre ist, war und ist wieder er Kopf der Gruppe Dinosaur Junior, die, wie ich mich noch gut entsinne, erstmals in Deutschland auftauchte während einer Tournee im Vorprogramm des amerikanischen Gun Club, dessen Kopf Jeffrey Lee Pierce mittlerweile längst verstorben ist. Daran merkt man, welch unermesslich lange Zeit das ist. Das sind ja, jetzt hier nicht groß mit Kopfrechnen glänzen, 26 Jahre, 25 Jahre circa. Ich habe in den letzten Tagen mehrfach überlegt, wie schafft man das eigentlich so lange, über einen so langen Zeitraum, immer mit einem Bein, letztendlich ja doch im Underground verhaftet, von Album zu Album immer wieder interessant zu sein und nicht in den Geruch zu kommen, man sei etwas für diejenigen, die da Mitte der 80er Jahre so ein bisschen die Indie-Szene ausgemacht haben, die heute saturiert mit Frau, Kind oder mit Kind und Mann irgendwo wohnen, gutes Geld haben, verdienen und sich vielleicht nostalgisch mal der Tage mit Dinosaur Junior erinnern. Das, was der Jay Maskis hier auf diesem Album Several Shades of Y veranstaltet, ist absolut now. Also jetzt, und spricht bei weitem nicht nur Leute an, die jetzt längst über die 30 oder sogar 40 altersmäßig gegangen sind. Ein ganz fantastisches Album, das ihn von der eher folk-orientierten Seite zeigt, britischer Folk. Der gerade gehörte Song hatte so ein bisschen Anklänge, vielleicht sogar auch an George Harrison. Here Comes the Sun und einige andere so leicht süßlich-psychedelisch zelebrierte Tracks, die Harrison für die Beatles gespielt hat. Und Maskis wird hier auf diesem Album von großartigen Leuten unterstützt. Einmal mehr zum Beispiel von Kurt Weill, den ich zuvor gespielt habe mit seinem Album Smoke Ring for My Halo. Und zwar mit dem Song, der mir hier zuletzt so fürchterlich abgebrochen ist, weil der CD-Spieler nicht wollte. Aber wir Westfalen sind ja nun mal hartnäckige Typen. Wir versuchen das immer wieder. Und jetzt hat's ja geklappt mit Runner-Ups aus dem aktuellen Kurt Weill-Album. Der Track, den ich zuvor gespielt habe. Also, wie gesagt, Jay Maskis, das war für mich, als ich heute hier zur Sendung gefahren bin, neben dem Burial-Track und zwei, drei weiteren Titeln, so das absolute Highlight, das auch dazu geführt hat, dass trotz der Zeitknappheit aufgrund der Sommerumstellung ich heute eigentlich so immer ein gutes Gefühl hatte den ganzen Tag über. Es macht einfach Spaß, so fantastische Alben zu hören. Jay Maskis, weitere Gäste von der Band of Horses, von Broken Social Scene und eine ganze Reihe mehr. Ich mache weiter mit einem zweiten Titel, den ich gerne spielen würde. Wenn ich nicht so fürchterlich viel geredet hätte, dann hätte man feststellen können, er passt ganz gut in die Reihe der gerade gewählten Klänge. Es ist der Abschlusstitel des neuen Albums des französischen Duos Nose. Dring heißt dieses Album, Willi Willi, was immer die beiden zu dieser Namensgebung inspiriert hat. Sei es drum, Willi Willi kommt auch als so ein sehr frei aufgehängter Track daher. Wir hören uns das mal an. Hier sind Nose. Thank you. right place. Nobody's watching you. You're free to touch your willy willy. Nobody. J'ai pas encore le matin en flamme. Moi, tu sais, je sais plus faire ça, hein. Tu sais, je te fais des kisses par-ci, par-là, je sais pas trop comment te regarder. J'ai pas encore les codes pour te décoder. Je crois que j'ai pas encore le mode d'emploi. Te faire l'amour contre un pilier ou dans l'hymne et saler. À te caresser jusqu'au bout du nez. pas encore le mode d'emploi. Pour toujours, ça, je sais vraiment pas. Même aujourd'hui, tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de te croquer. Ouais, te croquer. J'ai pas encore le mode d'emploi. À deux joueurs, c'est pas encore l'heure. Mode automatique, ça m'évite d'aller vite. Mode en veille, je me réveille, t'es parti trop vite. J'ai pas encore le mode d'emploi. À ces choses-là, je connais pas. Ton corps capricieux, délicieux. Rosé, gourmand, des yeux, j'ai pas encore le mode d'emploi. Moi, tu sais, je sais plus faire ça. Hein. Tu sais, je te fais des kisses par-ci, par-là, je sais pas trop comment te regarder. Encore les codes pour tout décoder. Non, en fait, je crois que j'ai pas encore le mode d'emploi. Te faire l'amour contre un pilier ou dans l'île salée. À te caresser jusqu'au nez. J'ai pas encore le mode d'emploi. J'ai pas encore le mode d'emploi. Pour toujours, ça, je sais vraiment pas. Même aujourd'hui, tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de te croquer. Ouais, te croquer. J'ai pas encore le mode d'emploi. À deux joueurs, c'est pas encore le mode. Mode automatique, c'est mon mode. Mode en veille, je me réveille, t'es parti trop vite. J'ai pas encore le mode d'emploi. Moi, tu sais. si je te fais ça. Tu sais, je te fais des kiss par ci par là, je sais pas trop comment te regarder. J'ai pas encore les codes pour te décoder. Le mode emploi à deux joueurs, c'est pas encore l'heure. Mode automatique, ça m'évite d'aller vite. Mode anglais, tu me réveilles, t'es parti trop vite. J'ai pas encore le mode emploi à ces choses-là, je connais pas. Encore quatre. Rosée gourmand tes yeux. J'ai pas encore le mode emploi. J'ai pas encore le mode emploi. Vier. Tolle Hausnummer hier mit sexy Vocals. Der Track stammt von Michael Stavustrand und Cesare vs. Disorder. Heißt La Plaisir, Titeltrack der aktuellen EP. Und featuret die Stimmen Lou and NL. Nächster Artist kommt aus Österreich, heißt Komaton, Sweet Princess, der Titel der aktuellen 12er. Sweet Princess hier im B-Voice and Kilohertz Dub Remix. Live 4 übrigens, allesamt Aufnahmen, die in diesen Tagen erscheinen bzw. erschienen sind, wahlweise physisch oder aber auch nur digital. Wer Lust hat, das näher zu überprüfen oder zu checken, die Playlist dieser Sendung steht ab montags in aller Regel im Netz unter 1live.de. Hier geht's etwas zügiger zu, aber wir bleiben dem Tech-Dub gewissermaßen treu. Dieser Track hier stammt von Ricardo Ferri, heißt Gravitational Collapse und kommt im Daniel Sanchez Remix. In den frühen Tagen deutscher Rapmusik fragte die Heidelberger Formation Advanced Chemistry, welcher Pfad führt zur Geschichte? Eine doppelbödige Frage im Grunde, denn gemeint war einmal die eigene, teilweise migrantische Herkunft. Zum anderen natürlich auch die Frage, wie tief muss ich in Musik eintauchen, um gute Rap-Musik produzieren zu können? Wenn wir mal der zweiten Frage nachgehen, dann kämen oder kommen wir immer wieder auch mal ganz sicher zum amerikanischen Stone's Throw Label, ein Label aus Kalifornien, das seit vielen, vielen Jahren in Archiven wühlt, teilweise die obskursten alten Soul-Platten wieder veröffentlicht, merkwürdige Crossover-Geschichten entdeckt, die keinem bestimmten Stil zuzuordnen sind, die auch so ein bisschen ins Jazzfach sogar schlagen können. Und wenn es um zeitgenössische Aufnahmen ging und geht, dann war Stone's Throw und ist es bis heute immer auch eine gute Adresse in Sachen True Hip-Hop, also einer Musik, der dieser modische R&B-Kick, der sich in den Charts tummelt, gemeinhin abgeht. Man kann dieses Label vielleicht belächeln für dieses ewige Wühlen in alten Kisten. Wenn nicht die Frage, welcher Pfad führt zur Geschichte, auch für dieses Label mittlerweile zu Veröffentlichungen führen würden, die dem Fass wirklich den Boden ausschlagen. Jetzt haben wir Ende März, es müssen ja jetzt die entsprechenden Musikmagazine, Musikzeitungen, die unser Land bevölkern, schon am Markt sein, in den Geschäften. Ich habe sie noch nicht alle durchlesen können. Ich bin mal gespannt, ob zum Beispiel das im April, Mitte April erscheinende Album von James Pants den Raum bekommen wird, den es verdient. Es heißt schlicht und ergreifend James Pants, erscheint selbstredend auf dem Stone's Throw Records Label und ist eine unfassbare Ansammlung von schrägen, fantastischen Boogie, Surf, Elektro, Rock'n'Roll Nummern. Schlecht natürlich hier und da auch in die Beat Science, in Hip-Hop. 14 Tracks sind drauf, ich habe sie noch gar nicht alle gehört. Aber die, die ich gehört habe, habe ich zum Teil 10-mal hintereinander gehört. Zum Beispiel diesen Titel hier, er ist recht kurz, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier kommt das merkwürdige Mädchen, das Strange Girl von James Pants. Oh, you want me to play the 1 Live 4, James Pence, für mich eins der kommenden Highlights im Monat April eben gehört. Hier gerade ein Rückgriff auf Suicide aus Ende der 80er Jahre, Jukebox Baby 96. Und Joy Orbison schließt heute die Tür hier mit Wade In. Möchte mich bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute, Gesundheit, Frieden, Peace für die anstehende Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ciao. Turn.